Lektion 1. Ankunft. In München bei Obermeiers zu Hause. Musik spielt im Hintergrund. Bernd, es hat geklingelt. Geh doch mal bitte zur Tür. Unser Gast ist da. Oh, das habe ich gar nicht gehört. Kein Wunder, du spielst die Musik ja auch so laut. Ja, ich weiß, aber das ist doch Gabrieles Lieblingsstück. Er öffnet die Wohnungstür. Grüß Gott, schön, dass Sie da sind. Der Gast aus den USA, Kevin Milton, tritt ein. Bernd Obermeier reicht ihm die Hand zur Begrüßung. Legen Sie doch bitte ab. Hier ist die Garderobe. Ich habe Blumen mitgebracht. Anna Obermeier kommt aus der Küche und nimmt die Blumen. Das ist aber nett. Vielen Dank. Willkommen in München, Herr Milton. Meine Frau, Anna. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Bernd begleitet Herrn Milton ins Wohnzimmer. Eine Bekannte der Obermeiers, Gabriele Schlosser, sitzt auf dem Sofa. Ich stelle mal kurz vor, Kevin Milton. Er ist extra für die Konferenz aus Amerika gekommen. Gabriele Schlosser steht auf und gibt Kevin Milton die Hand. Schlosser, schönen guten Abend. Woher in den USA kommen Sie denn? Aus Boston. Ach, das ist ja interessant. Ich war letztes Jahr in den USA und habe auch Boston kurz besucht. Eine sehr schöne Stadt. Wie wär's mit einem Glas Wein oder ein Bier? Ein Bier bitte. Wie lange bleiben Sie denn in München? Leider nur 5 Tage. Morgen beginnt die Konferenz. Am Freitag fliege ich nach Rom und dann geht es schon wieder zurück. Nur so kurz? Waren Sie schon mal in Deutschland? Nein, ich war noch nie in Europa. Wann sind Sie denn angekommen? Gestern Nachmittag. Erst gestern? Dann haben Sie ja gar keine Zeit für eine Stadtrundfahrt. Doch, Bernd hat mir gestern gleich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gezeigt. Was hat Ihnen denn am besten gefallen? Oh, ich habe so viel gesehen. Die Frauenkirche und der Marienplatz sind sehr schön. Und der Viktualienmarkt hat mir gut gefallen. Wir sind dort echt bayerisch essen gegangen. Wie heißt es doch gleich? Brotzeit? Genau. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt, denn bayerische Spezialitäten gibt es in 10 Minuten gleich nochmal. Sie interessieren sich also für historische Gebäude? Ja, vor allem für Kirchen aus dem Mittelalter. Ich habe einen ganzen Stapel Bücher über das Thema. Ach, das ist ja interessant. Regensburg hat einen schönen Dom. Naja, in Rom sehen Sie sich ja bestimmt den Vatikan und die Sixtinische Kirche an. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, wie war Ihr Name gleich nochmal? Ich fürchte, ich habe ihn nicht verstanden. Ach, das macht nichts. Schlosser ist mein Name. Noch einen Wein für die Frau Doktor? Gabriele Schlosser schüttelt den Kopf. Oh, Sie sind Ärztin. Nein, ich unterrichte Geschichte an der Münchner Uni. Ich glaube, das Essen ist fertig. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Noch ein Bier, Herr Milton? Nein, danke. Und bitte nennen Sie mich doch Kevin. Gern. Ich bin der Bernd. Frau Schlosser heißt mit Vornamen Gabriele. Und das ist Anna, meine Frau, die beste Köchin an der Isar. Ach, erzähl keinen Schmarrn. Echter bayerischer Kartoffelsalat, Radies, Brezen, Käse und Kalbshaxen mit Knödel und Blaukraut. Ich hoffe, ich habe keine Vegetarier unter meinen Gästen. Zu spät. Guten Appetit. Bernd, es hat geklingelt. Geh doch mal bitte zur Tür. Unser Gast ist da. Oh, das habe ich gar nicht gehört. Kein Wunder, du spielst die Musik ja auch so laut. Ja, ich weiß, aber das ist doch Gabrieles Lieblingsstück. Grüß Gott! Schön, dass Sie da sind. Legen Sie doch bitte ab. Hier ist die Garderobe. Ich habe Blumen mitgebracht. Das ist aber nett. Vielen Dank. Willkommen in München, Herr Milton. Meine Frau, Anna. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich stelle mal kurz vor, Kevin Milton. Er ist extra für die Konferenz aus Amerika gekommen. Schlosser,